Hier sind für euch Bang Bros! Ja, Leute, sag mal, habt ihr gute Laune hier? Ey, du hast das schönste Arschgesicht. So, Leute, pass mal auf jetzt. Dai-dam. Dai-dam, da-da-da. Und hier, dai-dam, da-da-da. Dai-dam, da-da-da. Oder? So, wo ist die Feuerei hier? Wo ist der Go-Park? Wo ist die Melodie? Put your hands up in the air! Komm mal, wir klatschen! Clap your hands together! So muss das klingen! Feuerschweine, are you ready to party here? Das ist das Schönste! Und Feuer! Du hast das schönste Arschgesicht. Bomb. Mach mal ein bisschen Atmosphäre hier. Mach mal alles hoch, was leuchtet hier. Feuerzeuge, Handys, eure Schlüpfer. Wo ist die Atmosphäre hier? Leute, sind wir auf dem vollschwulen Hip-Hop-Battle? Oder habt ihr euch durch die Casting-Shows im deutschen Fernsehen das Gehirn weggeblasen? Leute, macht mal Stimmung, denn hier kommt die Melodie. So, Gopak, wo sind die Hände hier? Komm mal, Patschelchen, wo sind die Hände? So Leute, werft die Hände in die Luft! Leute, seid ihr mit? Mach die Jumpstart-Schritt! Ja, ja! Ja, Leute, seid ihr mit, macht die Jumpstart-Schritt. Ja, ja, Leute, seid ihr mit, macht die Jumpstart-Schritt. Halt mal Stopp, du komm mal wieder runter hier. Oh my, oh, das ganze Zeit. Fuck hier, na und? So Vollschweine. Sag mal, könnt ihr noch? Leute, es ist gleich 16:30. Ihr habt doch Menge am Kopf, Alter. Leute, mach mal Stimmung, denn hier kommt die Melodie. Und hier kommt der Rufer. Wieder runter hier. So, Fassbeine. Ihr Kerzchen, oder? Komm auf! Eins, zwei, drei. Feuerschweine rein! Begeisterung hier. Von hier. Ja, ja. Bra. Das seid ihr! Und Feuerschweine, das sind wir. Schmeiß die Hauptsache an die Wand, denn Deutschland ist ein Bengaland. Leute, wir scheißen auf Hip-Hop. Ja! Kurze Fashion-Aufbau hier. Hat hier jemand Bock auf Hip-Hop? Huren sehen, ja und ihr! Adi, Adi, Adi, Adi! Hip-Hop, Huren sehen! Ja! Leute, ihr seid immer noch zu leise hier. Sind wir auf der Hip-Hop-Party oder was? Jump, jump! Everybody wird noch Party! Bra! Bra! Freunde, das ist von unserem neuen Album. Das heißt Bengaland. Und wir wollen mit euch weiter starten. So, Regenschirm Kartoffeln. Machen wir mal ein bisschen mehr an hier. Und wenn ich von dir geht, mal volle Mühe. Jo, mach ich. So, Markus, gib mal Vollgas da, Alter. Oh, dann komm ich an den Glas. Schön, dass du mit mir mit dir holen und dann Feuer stampfen, Alter. Bra, wir stampfen mit Feuer und die Leute stampfen mit. Ey, Alter, mach mal laut, dann nimm die Hände aus dem Schritt. Wir stampfen mit mir, Feuer. Wenn ich Hunger seid ihr down, habt ihr Eier auf den Ohren, wollt ihr unsere Sorgen kauen. Wir wollen kein Hip-Hop, setz die Bösen richtig auf. Löscht das Feuer in der Tonne, zieht die Hosen bis zum Bauch. Wir stampfen immer weiter, auch die Hopper stampfen mit. Irgendwann kriegen wir euch alle, dreh mal auf die Bank, was steht. Genau, dreh mal auf die Scheiße hier. Schweine, und wir weiter stampfen! Go! So, wo ist das Bier? So, das ist mein Leben. Und dann schiebt mal die Glocke über Seite, Alter. So, wo wir hinstammen, Kartoffel. Machen wir ein bisschen Lärm hier. Jo, mach ich. Wir stampfen mit, Freunde, und die Leute stampfen mit. Ey, alle, mach mal laut oder nimm die Hände aus dem Schritt. Wir stampfen mit, Freunde, mit Holler seid ihr down. Habt ihr Eier auf den Ohren, wollt ihr unsere Socken kauen? Wir wollen kein Hip-Hop, setz die Mützen richtig auf. Löscht das Feuer in der Tonne, zieht die Hosen bis zum Bauch. Wir stampfen mit, Freunde, auch die Holler stampfen mit. Irgendwann kriegen wir euch alle, dreht mal auf die Bankbank. Feuerschweine, dreh mal auf den Bangmaschip. Ja. Dreh mal auf die Scheiße, Alter. Singesange, Singesange! Singesange, Singesange! Wieder! So fast, Freunde. Dip, dip, dip. Zu leise. Dip, dip, dip, dip, dip, dip. Dip, dip, dip. Maria, Maria, like it. Maria, Maria. Maria, believe me, I like it. Maria, Maria. Und feiern. Leute, ihr seid geil. Komm, Frank, ihr seid echt geil. Ihr seid die geilsten Feuerschweine hier. Frankie ist so lonely da unten. Der muss da auflegen, extra für euch. Stellt euch mal vor. Mach ein riesiges Feier für den Frankie Bieder unten! Das war ja die Base! Das junge Mädel neben hier, rechts oben auf. Logo Podest, das ist die Nadine. Die wird jetzt offiziell hier von Olaf und mir eingestellt. Hey. So, wahrscheinlich wir klatschen, oder? Komm mal, Leute. Und weiter klatschen. Ey, hör mal, DJ. Ich war jetzt hier seit 2 Jahren in deinem Club, ne? Und jedes Mal dieselbe Scheiße hier. Kannst du nicht mal was Neues spielen? Jo, mach ich. Ey, immer wollt's mich verarschen oder was? Pass mal auf. Lass den Papa mal an die Orgel ran. Ich hab dir mal was mitgebracht. Also Mädels, nochmal von vorne. 1, 2, 3, 5. So, Vorspann, den Text kennt ihr alle, oder? Go, Park, Vibes! That time on the end. Hardcore Vibes. Von hier. Und nochmal. Was war das denn, Alter? Das kann doch meine Mutter besser. Wenn ich dir morgen schicke, und ihr? so, Leute. Komm mal ein bisschen runter hier. Und dann reißen wir die Hütte ab!